du dich? Weißt du die Lösung auf alle Fragen? Und selbst wenn, würdest du es wagen? Bist du bereit, ein Opfer zu bringen? Bist du bereit, um deinen Schmerz zu sehen? Kennst du mein Leben besser als ich? Beweis es mir, komm, traue dich! Du bist nicht, du weißt nicht, was ich will. Und wenn du's nicht weißt, sei einfach still. Ja, so bin ich, das kannst du nicht verstehen. Also glaube nicht, du könntest meine Wege gehen. Als ob du der Klügste bist, doch in Wirklichkeit weißt du nichts. Nichts über das Leben, nichts über mich, nichts, was